Achtung! Wir hören jetzt den Beginn des Weltkrieges 1914. Die Tage des August 1914 sind uns allen noch unvergesslich. Die Erregung, die damals die ganze Menschheit erfasste, war so groß, dass auch die Tierwelt von ihr erfasst wurde. Man brauchte nur Aug und Ohr dafür zu haben. Ich selbst hatte Gelegenheit, im Elsass meine diesbezüglichen Betrachtungen anzustellen. Bereits Mitte August 1914 lagen wir in einem kleinen Vogesendörfchen einquartiert und außer uns war da noch eine Gans, eine richtige Gans, eine wundervolle Gans. Die ging mit einer Ente, wie ich späterhin hörte, eine illegitime Tochter von ihr, so zu verstehen, sie hatte sie ausgebrütet, und aus Dankbarkeit waren beide unzertrennlich. Also, diese beiden Damen gehen nichtsahnend auf der Landstraße spazieren, als plötzlich Staubwolken aufwirbeln. Und nachdem sie sich teilen, graue Heeresmassen sichtbar näher rücken. Die Gans, vom Kapitol her ja schon als wachsam bekannt, ist auch in diesem Fall die erste, die den Rummel merkt. Denn sofort macht sie kehrt, kommt alarmierend auf den Hof. Krieg! Krieg! Die Ente beschwichtigen hinter ihr her. Na, na, na, na, na, quack, quack, quack, na, na, na, na, na, quack, quack, quack, na, na, na, na. Sie kommen zum Hofhund. Krieg, Krieg, Krieg. Sie kommt zur Hühnerfamilie. Eine Henne, eine sehr neugierige, ältere Dame, muss der Sache auf den Grund kommen, denn sie erklimmt die Mauer, wenn auch mit Mühe, infolge ihrer Beleibtheit. Krieg, Krieg. Jetzt ist sie oben und nun sieht sie's auch. Und richtig, sie konstatiert, Soldaten, Soldaten. Der Hahn, ihr Gatte, weit jünger wie sie, das nebenbei gesagt, aber als ihr Mann, der Gründlichere. Er sagt sich, Soldaten ist ein weitgehender Begriff. Was für Soldaten, was für Soldaten? Mit Leichtigkeit springt er auf die Mauer und sieht auf seine Weise auf. Und er stellt fest, Infanterie! Infanterie! Jetzt kommt auch der behäbige Truthahn herbei, fragt den Hahn, der noch immer da oben steht. Kavallerie dabei! Kavallerie dabei! Und nun kommt wirklich Kavallerie vorbei. Und zwar musizierenderweise. Kavallerie, Kavallerie! Die Gans ist zum Schaf gekommen. Krieg! Nee, nee. Das dumme Schaf glaubt's nicht. Nun, wir haben's zum Teil ja auch nicht geglaubt. Jetzt die Kuh. Die gefräßige Kuh kann es nicht unterlassen, auch etwas dazu zu sagen, als sie plötzlich Musik hörte. Musik! Musik! Und als nun gar die schwere Artillerie vorbei defiliert, da meint das inzwischen so beliebt gewordene Schwein, doch der Höhepunkt wird dadurch erreicht, dass ein uralter Pfau, der schon 1870 mitgemacht hatte, auf den höchsten Pfeiler des Torweges springt und von dort oben seine Exzellenz Generalfeldmarschall Graf Häseler wiedererkennt. Und witziger noch, dass er nun wieder vorbeigeritten kommt. Der Pfau schlägt ihm zu Ehren ein großes Rad. Hitler! Hitler!